Nicht einmal besondere Tiere gibt es dort. Nein, nein, das ist kein gewöhnliches Moor. Dort sind die bösen Seelen zu Hause. Entdeckt. Klar doch. Komm, Sie entschuldigen uns. Geht nur, Kinder. Geht nur. Oh, was ist denn nun wieder los, Biggie? Dort hinten am Tisch, da sitzen die beiden, die in den Helikopter eingestiegen sind. Die haben die Frau in ihrer Frisur wiedererkannt. Die Frau heute Mittag trug auch so eine auffällige, hochgesteckte Frisur. Oh, ich werd wahnsinnig. Du hast recht. Jetzt stehen Sie auf. Ich hefte mich unauffällig an ihre Fersen. Wir müssen herausfinden, wer das ist. Bleib du hier und leg Vanessa ab. Verstanden. Okay. Schon ziemlich müde war, konnte Biggie ihn noch zu einem kleinen Abendspaziergang überreden.